Gut. Mein Arbeitsplatz, das war der Bahnhof. Ich habe hier in der Einnehmerei gearbeitet. Einnehmerei, das ist heute der Billettschalter oder der Kundendienst. Im Februar 1971 hatte ich Spätdienst und bis um 12:30 gearbeitet, weil dann der letzte Zug aus dem nach Italien abgefahren war. Und die letzte Aufgabe, die wir dann noch hatten, haben wir unseren Schalter und geschlossen haben und alle Türen und aber natürlich die Nehmerei abgeschlossen haben, haben wir noch müssen, hätte der Spätdienst noch müssen den Bahnhof beschliessen. Und das war das grosse Tor, das heute mit auf dem Bahnhofplatz steht. Das war eine Holztür, eine schwere Holztür mit einem grossen, schönen Schlüssel. Und das habe ich auch gemacht und bin heimgeschlafen. Ich war kein Spätaufsteher, ich bin immer früh aufgestanden, aber an dem Morgen bin ich noch im Bett. Und da kommt meine Frau ins Zimmer und sagt, du, der Bahnhof brennt. Und ich sagte, was, der Bahnhof brennt, der hat schon manchmal gebrunnen. Und habe weiter gefusen. Und die Frau, die ist hier aufs Brückli führen, in der Wartek und hat vorher geschaut und ist dann gleich wieder rumgekommen. Sie hat gesagt, du, nein, da ist der brennt. Da ist also nicht mehr, das ist nicht mehr ein kleines Feuer, das ist ein Brand. Und ich bin da gleich dahinter gewesen. Und wieder im Bahnhof vor. Und wirklich, ich bin, ja, es war etwa nachtig gewesen, denke, als ich dort war. Und wir haben noch mit knapper Not noch irgendwie etwas können retten, aber das war nicht viel recht gewesen. Dann der Billettschalter mit seinen neuen Druckplatten, die erst in einem Monat eingerichtet worden sind, was man die Billett nicht mehr mit den Kartons verkauft hat, sondern mit der Druckmaschine. Die Druckplatten, die sind in der brennenden Einnehmerei inne gsi. Und wir haben schon befürchtet, dass das nicht mehr weitergeht mit denen, dass man die gar nicht mehr brauchen kann. Die Maschinen, die sind schon noch intakt gsi. Was nicht mehr gegangen sind die Druckplatten, die sind aus Kupfer gsi und die sind geschmolzen. Da hat es geheißen, sofort über in die Post schauen, was das Billettwesen meint in Bern. Die alten Karton, die alten Billettkarton, die man hier noch kennt, die kleinen Blättchen hier, die sind ja alle in Bern gedruckt worden. Und gut, da haben sie gesagt, haust du ab, du machst sonst die Rechnung und weißt, was man für Relationen am meisten braucht, du uns die bestellen. So gleich als möglich. Und ich bin dann in die Hauptpost und bin dort 3 Stunden am Schalter gegangen. Also am Telefon gehangen und habe auf Bern angegeben, was wir für Billett brauchen, was wir am meisten brauchen und wie viel ungefähr. Das habe ich aus den Kassenbüchern, wo glücklicherweise nicht in der Einnehmerei selber nicht waren, sondern an einem anderen Ort aufbewahrt. In Bern haben die sofort geschaltet. Da sind tausende von Billetten nur für den Bahnhof Luzern gedruckt worden. Und am Abend sind die ersten Kisten von Billetten eingetroffen im Bahnhof Luzern. Während dieser Zeit sind wir, also ich nicht, aber die anderen Kollegen, sind im Güterbahnhof und haben auf Handwege Billette alle mit Hand geschrieben und in den Kunden verkauft. Dann am Abend, am 9, 10, sind dann von Bern her Postauto, wo die Post hat, für den Postverkauf gehabt, eingetroffen. Und die sind noch für die alten Billette, hatten noch die Kästen drin gehabt, wo wir dann die unsere Billette, die jetzt von Bern gekommen sind, haben können reinspannen. Und das hat uns dann recht Arbeit gegeben. Wir haben uns müssen dahinter machen und haben die Wege müssen einrichten. Und am anderen Tag sind die zwei wieder beigekommen. Und am Morgen um 9 Uhr hat es gerostet und geheilt. Die Holzkuppel ist oben runtergekommen und mitten in die Halle getrollt. Alles hat natürlich von einer geräumt werden müssen. Es war ja so zu erwarten gewesen. Denn die Holzkuppel, das war lichterloh im Brand gewesen. Wir haben noch im letzten Moment eine Hilfe müssen leisten. Wir haben das Abonnementsbüro wegen Mangel auf der Seite gehabt und nicht in der Einnehmerei. Und das, dort hat eine junge Dame hat dort gearbeitet und die haben wir ganz vergessen gehabt. Und haben gemerkt, dass die noch drinnen ist. Und da sind wir im letzten Moment sind wir das junge Madi rausholen. Und das war dann eine Sensation gewesen. Nachher, was dann weitergegangen ist mit den Postwagen, die haben wir ein paar rechte Zeit gehabt, bis dann unsere Container organisiert waren und die in die Halle aufgestellt wurden, in den Hallen innen aufgestellt worden sind. In der alten, grossen, schönen Billettschalterhalle, wo das Gepäck und die Auskunft war. Dann haben wir dort innen gehauset. Wir haben wieder die alten Billette verkauft. Später haben wir wieder Druckmaschinen bekommen, auch in den Containerien. Dann, es ist 20 Jahre gegangen, bis der neue Bahnhof gestanden ist und wir dort innen in eine neue Billettverkauf einsteigen konnten.